Aber viele Pflanzenfamilien, die man in Form kreidezeitlicher Fossilien findet, existieren auch heute noch und waren demnach offensichtlich besonders gut in der Lage, sich an einen schnellen, globalen Wandel der Umweltbedingungen anzupassen. Die Bedecktsamer sollten der Welt erhalten bleiben und setzten ihre Ausbreitung unbeeindruckt fort. Fossiler Pollen aus den Coral Bluffs zeigt, dass zur gleichen Zeit, als die Pflanzen in einer immer wärmeren Welt mit nahezu globalen tropischen Klimabedingungen immer artenreicher wurden, auch die Körpergröße der Säugetiere zunahm. Als erste erhoben sich die Farne aus der Asche Nordamerikas. Dennoch wurde die Landschaft schon bald von Bedecktsamern beherrscht, die jetzt unter den warmen Bedingungen des Paläozäns größer und nährstoffreicher waren als je zuvor. 300.000 Jahre nach dem Einschlag war Carseoptychus, ein entfernter Urahn aller heutigen Huftiere oder Ungulaten, das größte Säugetier. Seine großen, flachen Prämolaren mit ihrer bizarren, gefalteten Form eigneten sich ideal zum Kauen harter Dinge, beispielsweise der Nüsse von Bäumen der Walnussfamilie, die zur gleichen Zeit erstmals unter den Pflanzenfossilien auftauchen. 400.000 Jahre später hat das größte Säugetier der Coral Bluffs seinen Auftritt parallel zu den Bohnen, die jetzt unter den nord- und südamerikanischen Pflanzenfossilien zum ersten Mal auf der Bildfläche erscheinen. Ihre energieliefernden Blätter und die proteinreichen Samen boten immer größeren Säugetieren eine ideale Lebensgrundlage. Die enge Beziehung zwischen den Säugetieren und ihren tropischen Begleitern unter den Bedecktsamern erkennt man in den Fossilien aus den Coral Bluffs in Form des immer beliebteren Trends zu vegetarischer Ernährung. Außerdem ist die enge Verbindung zwischen Säugetieren und tropischen Pflanzen nicht nur in Colorado zu erkennen, sondern auch an Fossilien aus den warmen, dichten Wäldern des Paläozäns auf der ganzen Welt. Nachdem vor 55 Millionen Jahren das Eozän, wörtlich neue Morgendämmerung, angebrochen war, ging es für die Säugetiere und ihre Partner, die Bedecktsamer, stetig bergauf. Nach einer kühleren Episode im späten Paläozän wurde es, angeregt durch die Bewegungen der tektonischen Platten, schnell wärmer und die megathermalen Wälder dehnten sich bis in die Polarregionen aus. Größere Wälder waren gleichbedeutend mit einer größeren Pflanzenwelt und einem erweiterten Nahrungsangebot für Säugetiere. Die heutigen Huftiere, zu denen die Mehrzahl aller noch lebenden großen Landsäugetiere gehört, vermehrten sich. Besonders erfolgreich war die Gruppe der Perissodactyla oder Unpaarhufer, die das Körpergewicht auf einem ihrer 5 Zehen tragen, unter ihnen die Vorfahren der Pferde, Tapire und Nashörner. Mit ihrer besonderen Form der Vergärung im Darm konnten sie die faserigen Blätter der dichten Wälder verwerten. Als weitere Gruppe entstanden die Paarhufer oder Artiodactyla, deren Körpergewicht auf 2 der 5 Zehen ruht, darunter die Vorfahren der Schweine, Ziegen, Flusspferde und Rinder in Afrika und der Kamele in Nordamerika. Diese Gruppe blieb bis ins mittlere oder späte Eozän an den Rändern der weitgehend bewaldeten Landschaften. Manche ergriffen auch die Chance, ins Meer zu gehen. Wie wir aus Untersuchungen an einem flusspferdähnlichen Paarhufer wissen, der vor etwa 50 Millionen Jahren im heutigen Pakistan lebte, stammen die modernen Wale und Delfine von frühen, an Land lebenden Paarhufern ab. Im Eozän passten sie sich dann allmählich an das Leben im Meer an. In Südamerika nahm die Artenvielfalt der Beuteltiere, der Gürteltiere und heute ausgestorbener Huftiere zu.